Wagen kamen bei Nacht und ihre Fahrt war zu Ende. Für ein paar Tage vielleicht, bis ich ein neues Ziel fände und eine Liebe begann. Zwischen zwei, die verschieden sind und alle sagten zu einem Mann: Das ist nichts für dich, mein Kind. Er war ja nur ein Zigeuner und alle wussten so eine. Den bringt der Wind und der nimmt ihn auch nie und in sein Herz sieht keine. Er war ja nur ein Zigeuner, ein armer kleiner Zigeuner. Doch wie viel Liebe er für sie empfand, das sagte ihr wohl keine. Und so zogen beide fort von Ort zu Ort. Und ihre Liebe war stark, doch nicht so stark wie die anderen. Die holten sie von ihm fort und ließen ihn weiter wandern. Wer ihre Sprache versteht, wer weiß, dass sie doch genauso sind. Sie sind wie du und wie ich. Doch es gibt Herzen, die sind blind. Er war ja nur ein Zigeuner und alle wussten so eine. Denn bringt der Wind und er nimmt ihn auch mit und in sein Herz sieht keine. Er war ja nur ein Zigeuner, ein armer kleiner Zigeuner. Doch wie viel Liebe er für sie empfand, das sagte ihr wohl keine. Er war ja nur ein Zigeuner und alle wussten so ein.